بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Man weiter mit unserer Vortragsreihe Kitab al-Hisba. Wir sind bei unserem Unterricht angekommen. Maratib, Inkar al-Munkar. Die Stufen des Ablehnens des Munkars. Also des Munkar, yani des Schadens sozusagen. Na'am. Und wir fangen an mit unserer Tabelle, die wir schon öfter gemacht haben. So, eine kurze Wiederholung. Ein Munkar hat mir geteilt in zwei erstmal, in Ma'lum min ad-Din bid-Darura und was nicht von Ma'lum min ad-Din bid-Darura ist. Also ein Teil, also MGW bedeutet Ma'lum min ad-Din bid-Darura, und das sind die Dinge, die jeder Muslim wissen muss oder lernen muss und die, für die keiner entschuldigt ist, außer ein neuer Muslim. Und in diesen Bereichen gibt es auch kein Ijtihad. Zum Beispiel Alkohol ist verboten. Es gibt keinen, der sagt, dass es erlaubt ist. Also kein Muslim sagt das. Und dann beim nicht von Ma'lumin Dini Bidarura, da könnte zum Beispiel Ijtihad eine mögliche Entschuldigung sein oder sowas. Und das weiß auch nicht jeder Muslim. Das sind Themen für Ulama und Tulab al-Ilm und die Studenten des Wissens und die Gelehrten. Und wie ich auch im letzten Vortrag erwähnt habe, dass man diese Vortragsreihe bitte komplett anschaut und nicht nur einzeln, sonst versteht man nicht die Zusammenhänge von den Themen. Und da haben wir es geteilt in Assassi, also in Stamm, und in Farai, in Zweig. Ein Munkar, das zum Beispiel Assassi ist, Stamm, ist zum Beispiel ein Regierungssystem, zum Beispiel Demokratie, ein Munkar, das ist ein Munkar, der Assassi ist. Das heißt, der ein Schaden ist und der den Schaden auch auf die Gesellschaft überträgt. Und Farai ist ein Schaden, der auf eine Einzelperson sich auswirkt oder von ihm begangen wird. Zum Beispiel jemand nachts in seinem Zimmer zeichnet er einen männlichen Menschen zum Beispiel. Dann zeichnet ihn, dass ein Munkar ist, auf ihn selber fällt, aber andere werden von diesem Munkar nicht geschadet sozusagen. Und das ist so kurz wiederholt, inshallah. Und jetzt schauen wir uns an, die drei Stufen des Munkars abzulehnen. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, überliefert in Muslim, Kitab al-Iman, Band 1, Seite 169, unser Hadith auch in Abu Dawud. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'afu al-iman. Wer von euch einen Munkar sieht, soll es mit der Hand verändern. Und wer dazu nicht in der Lage ist, dann mit seiner Zunge. Und wer dazu nicht in der Lage ist, dann soll es mit seinem Herzen verändern. Ja, wegmachen sozusagen. Und das ist die geringste Stufe des Imans. So. Also wir sehen, dass die erste Stufe, also wir schreiben das inshallah so auf der anderen Tafelseite. So. Das erste ist Tarir al-Munkar bil-Yad. Das heißt, das Munkar mit der Hand zu verändern. Und das ist die originale Regel, warum man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi-yadihi. Er fängt an mit der Hand. Und fa'illam yastati', wer dazu nicht in der Lage ist, also wer dazu nicht in der Lage ist, dieses Munkar mit der Hand zu verändern, da darf es erst mit der Zunge ändern. Aber wenn er in der Lage ist, mit der Hand zu verändern, dann verändert er das mit der Hand und verbietet es nicht mit der Zunge sozusagen. Aber wir werden auf den ersten Punkt in dem Vortrag inshallah näher eingehen, also dass die Bedingungen, dass man das mit der Hand verändert, das Munkar oder entfernt. Da werden wir 5 Bedingungen erwähnen dazu inshallah und Nummer 2 und 3. Also verändern mit der Zunge und der Herzen machen wir in diesem Vortrag nicht, sondern wir schreiben es nur an, sozusagen inshallah. Und zweitens. So, zweitens Verbieten des Munkars mit der Zunge. Nahi an al-Munkar bil-Lisan. Und drittens Hassen oder Lossagen vom Munkar mit dem Herzen. Bara'atu min al-Munkar bil-Qalb. Und das ist alles entnommen aus dem Hadith, den ich erwähnt habe, in Sahih Muslim. Man ra'a minkum munkaran, fayughayyiru bi-yadihi. Und so weiter. Ja. Also wir werden schon mal die vom ersten Punkt ist weiter ausführen, inshallah. So. Also die Unterbedingungen, schauen wir mal A. Die Realität verstehen. So. طيب شايفين ده الصبح انا ايه ان شاء الله Sura 4, Vers 83. Und wenn Ihnen eine Angelegenheit zu Ohren kommt, die Sicherheit oder Furcht betrifft, machen Sie es bekannt. Wenn sie es jedoch vor dem Gesandten und den Befehlshabern unter ihnen brächten, würden es wahrlich diejenigen unter ihnen wissen, die es herausfinden können. Und wenn nicht Allahs Huld und Erbarmen gewesen wären, wäre dir fürwahr außer wenigen dem Satan gefolgt. Ja, die Realität, eine Sache herauszufinden, ist sehr wichtig. Toi. Ja, was wir geschrieben haben, F ist die. Dieses Munkar ist öffentlich oder privat. Beim letzten Mal hatten wir den Unterschied erläutert. Was soll man sich dann inshallah anschauen, bitte? Dies, das. Danach, was das Alter von der Person, die den Munkar begangen hat, ist Kind oder Erwachsen, ist Verstand, ist berauscht oder bei Schlaf oder war klarer Verstand. Gibt es Khilaf in diesem Thema? Also hat er sozusagen eine legitime Meinungsverschiedenheit, der erfolgt. Haben Sie Wissen? Ja, dann sind es zum Beispiel neue Muslime, dann musst du auch dementsprechend mit denen umgehen und so weiter. Und haben sie Ruchsa, das heißt, haben sie Erleichterung. Beispielsweise, du läufst durch die Wüste und du siehst eine Person, die isst Schweinefleisch. Beispielsweise. Und der ist in Iftirar. Das heißt, er ist in dem Zustand, wo eine Hungersnot ist. Und da wird es erlaubt, für ein Schwein zu essen, mit der Bedingung, weder, dass er es begehrt, noch dass er es übertreibt, wie Allah sagt in Surah Al-Baqarah. So mit den zwei Bedingungen, aber es muss ihn Iqtirar halt betroffen haben. Er muss in Hungersnot sein und er hat nichts mehr zu essen, er hat gar nichts zu essen, außer Schwein zum Beispiel. Also hat er hier eine Ruchsa zum Beispiel, das beachtet man. Ja, man muss die Realität des Munkers verstehen, dass man sozusagen verbietet. Toi, wir wählen Nummer 2 oder B sagen B. Wir wählen jetzt B inshallah. Das Munkar muss mit erlaubten Mitteln verändert werden. Also das Munkar ist ein Haram. Und man darf diesen Haram nicht mit Haram verändern. Zum Beispiel wir wählen. Ich nehme mal oder Demokratie, sagen wir Demokratie. So. Also Demokratie ist ein großes Munkar, ein großer Schaden. Und Wahlen ist auch Schirk. Wählen zu gehen in der Demokratie, meine ich. Wählen in der Demokratie ist auch Schirk. So. Willst du jetzt das Haram, den Demokratie, mit einem anderen Haram verändern? Nein, das machst du nicht. Man ändert einen Munkar nicht durch ein anderes Munkar. طيب C So. Es gibt ein Hadith von Sefina, also vom Schiff. Das war, also ich fasse es so sinngemäß zusammen, folgt. Ich fasse das so sinngemäß zusammen. Da war ein Schiff, also Rasul hat also berichtet von einem Schiff. Vielleicht war es auch noch ein Gleichnis. Dass unten, also die Leute, die am, ich weiß nicht, wie man das beim Schiff nennt, unten sind, die ja rudern sozusagen. Immer wenn die Wasser brauchten, mussten die hochgehen an Deck und die Leute an Deck mussten sie stören. Das ist sozusagen Munkar, sagen wir mal. Sagen wir, das ist Munkar. So, und danach haben die gesagt, wir machen einfach ein Loch in den Boden und nehmen das Wasser so raus, ja, vom Meer. Und wenn sie das machen, dann ertrinkt das Schiff. Und sagt der Rasulullah, wenn die Leute am Deck die unteren nicht aufhalten, dann werden alle zerstört sozusagen. So, ein Munkar hier ist, dass die Leute von unten die Oberen immer stören, immer belasten wegen dem Wasser. Aber ein großes Munkar, wenn sie das Schiff kaputt machen sozusagen. Also wie ich da erwähnt habe, sie wollten ein Loch reinschlagen, dann hätten sie das gemacht und wäre das Schiff versunken, wären alle ertrunken. Oder ein Beispiel von, was ich letztes Mal erwähnt habe, mit einem Mann, der läuft auf die Straße und trägt seidene Klamotten. So, was macht man dann? Man tut den nicht ausziehen, sonst wäre er nackt. Das ist ein größeres Munkar. Man bringt ihn nach Hause und da musst du sich dann umziehen. Dieser Mann mit Seide und dann normale Kleider tragen. Und ob kleiner oder größerer Munkar, also kleiner oder größerer Munkar ist nur von der Scharia definiert. Ob etwas zu größerem Munkar führt, wird nur von der Scharia definiert. So, jetzt erwähnen wir den inshallah. Schon mal den. So. Der nächste Punkt, ganz wichtig zu beachten, du musst Autorität haben. Zum Beispiel, du bist ein Khalifa, da musst du die Scharia implementieren. Und zum Beispiel, es gibt eine Disco in deinem Land, was machst du? Du musst sie zerstören. Die Disco musst du zerstören oder umbauen, je nachdem. Oder ein Emir, ein Führer, der eingesetzt wurde vom Kalifen, dass er seinen Leuten sagt, dass sie Allah gehorchen und so weiter. Oder ein Mann über seine Ehefrau, oder ein Vater über seine Kinder, oder ein Meister über seine Sklaven. Tayyib. Bei dieser Regel gibt es auch eine Ausnahme, die wir erwähnen, inshallah. Ausnahme. Wenn du kein Autorität hast, aber so. Es gibt auch einen Hadith in Bukhari über Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Er sah einen Mann, wie er einen goldenen Ring trug. Dann ging er zu dem Mann und nahm den goldenen Ring von seinem Finger raus und schmiss ihn weg. So. Also die Ausnahme dieser Regel ist, wenn du keine Autorität hast, aber du kannst einen Zweig munkern. Ändern mit deiner Hand, ohne den Täter zu schaden oder privaten Besitz zu zerstören. So. Was ist die Definition von Besitz? Dass es halal ist und dass es nützt sozusagen. Zum Beispiel eine Götzenstatue, die auf der Straße gebaut ist, kann man zerstören, ohne Probleme. Ist halal, ja. So. So. Wir erwähnen noch eine Ayah inshallah dazu. Oder zwei. Sura 21, Vers 57 bis 58. Und bei Allah, ich werde ganz gewiss gegen eure Götzen eine List anwenden. Nachdem ihr den Rücken gekehrt habt, da schlug er sie in Stücke außer einem großen von ihnen, auf dass sie sich an ihn wenden. Also Ibrahim a.s. hat die Götzen zerstört, Musa a.s. hat das Kalb zerstört, Mohammed a.s. hat die Götzen zerstört und so weiter. Ein Munkar hat er entfernt mit seiner Hand hier. So, jetzt erwähnen wir jetzt schon noch den letzten Punkt und dann sind wir fertig mit diesem Unterricht. So, eh, geringsten Zweifeln oder Überzeugung haben, den Munkar ändern zu können. Zum Beispiel die Sahaba. Man muss so vorstellen, manche sagen, ja, warum haben die Sahaba die Pyramiden nicht zerstört? Warum? Weil die Sahaba zu ihrer Zeit waren die Pyramiden unter Sand versteckt. Weil die wurden erst in den letzten paar Jahrhunderten vielleicht, vor 100, 200 Jahren vielleicht, wurden die erst ausgegraben. Und stellt euch vor, wie ein Sahabi vor einer Pyramide steht und was soll er da machen? Er kann nicht 100 Kilo TNT nehmen und es in die Luft jagen. Deswegen, also wenn man nicht die Möglichkeit hat, dieses Munkar zu entfernen, man hat ja die Überzeugung, man kann dieses Munkar nicht mit der Hand verändern, wie ich erwähnt habe. Da steht eine 200 Tonnen Statue vor dir und du kannst es nicht zerstören. Was machst du dann? Dann gehst du von der Tarih al-Munkar Billet, dann gehst du von dem Ende des Munkars mit der Hand rüber zu Ende des Munkars mit der Zunge. Dann verbietest du es, diese Götze, und du sagst, diese Götze ist falsch, ihr dürft sie nicht anbeten. Und Allah SWT sagt so, und der Gesandte Allah sagt so, also gehst du von dem Ende des Munkars mit der Hand rüber zu Ende des Munkars mit der Zunge. Und das Ende mit der Zunge, inshallah, und die anderen machen wir, inshallah, beim nächsten Mal. Allah weiß am besten, Allah a'lam. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين